diesen Tagen ist es schwer zu wissen, wann, zu wissen, wer. In diesen Zeiten ist offenbar nur, dass nichts klar ist, völlig klar. Und die Welt um dich herum, sie bleibt nicht stehen. Und du siehst den Tagen zu, wie sie vergehen. Hast viel zu lang versucht, das zu verstehen. Kannst du das nicht sehen? Es geht immer im Kreis und dreht sich und dreht sich im Kreis, immer im Kreis und dreht sich und steht nicht im Kreis. Drei Schritt nach vorn und zwei zurück. Auf deiner Suche nach dem Glück. Du hältst kurz an, dann stellst du fest, dass du im Kreis gelaufen bist. Und die Welt um dich herum, sie wird sich drehen. Winkt den Tagen freundlich zu, wenn sie vorübergehen. Es, Mann, da gibt's nichts zu verstehen. Kannst du das nicht sehen? Es geht immer im Kreis und dreht sich und dreht sich im Kreis, immer im Kreis und dreht sich und steht. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ihr bekommt heute die Kurzversion von unserem Programm. Wie gesagt, normalerweise ist unser gesamtes Set so eine kleine Geschichte. Und ja, ich muss mal kurz stimmen. Von daher, kannst du vielleicht was zum nächsten Song erzählen? Da kann ich das. Was ist der nächste Song? Ja, ja, im Grunde ist das nächste Stück ein relativ neues und es beschreibt so ein bisschen die Auswirkungen, wenn man sich nicht um die Veränderungen kümmert und wie man gleichgeschaltet bleiben möchte, wie man mit der Gesellschaft mitgetaktet sein möchte und dass das vielleicht gar nicht so gut ist. Das nächste Stück heißt Odyssee Psychonautica. Viel Spaß.